Alibaba, Alibaba, Alibaba, Alibaba, Alibaba und die 40 Räuber und noch 100.000 andere mehr. Könnte nie mein Herz mir rauben, denn ich lieb dich viel zu sehr. Alibaba und die 40 Räuber hätte keine Chance mehr bei mir, denn ich bin schon lang gefangen, ganz alleine nur von dir. Alibaba, Alibaba, Alibaba. Gestern Abend kam im Fernsehen eine Story, bunt und wild. 40 Räuber in der Wüste führten was im Schild. Alibaba. Und sie raubten einem Scheiche seine Lieblingsfrau bei Nacht. Da war er allein und einsam, darum hab ich mir gedacht. Alibaba. Ja, man geht.